Ich schrieb einen Brief an meine Liebe heut. Ich tat mich schwer, was ich nur schreiben sollt. Bin zu verkommen, für wahr gestehen ich muss. Ein Mann bringt eine Frau zu singen den Blues. Du weißt, ich war nicht immer mit dir nur. Ist eine Chance, gib bitte mir eine Spur, bevor ich werde untergehen im Suff. Ein Mann bringt eine Frau zu singen den Blues. Nahm meinen Stolz und ich warf ihn weg. Du musst von meinen Leiden mich befreien. Du wirst mich laufen finden, jeden Weg. Bis du erscheinst, werde ich in der Größe sein. Yeah. Ich schrieb einen Brief an meine Liebe heute. Ich tat mich schwer, was ich nur schreiben sollt. Mein ganzes Leben wird untergehen in Blues. Ein Mann bringt eine Frau zu singen den Blues. Ein Mann bringt eine arme Frau zu singen den Blues. Stolz und ich warf ihn weg. Du musst von meinen Leiden mich befreien. Du wirst mich laufen finden, jeden Weg. Bis du erscheinst, werde ich in der Gosse sein. Ich schrieb einen Brief an meine Liebe heute. Ich tat mich schwer, was ich nur schreiben sollt. Bin zu verkommen, für wahr gestehen ich muss. Mein ganzes Leben wird untergehen in Blues. Ist da eine Chance, gib bitte mir eine Spur. Du weißt, ich war nicht immer mit dir nur. Bevor ich werde untergehen im Suff. Ein Mann bringt eine Frau zu singen den Blues.